Es war im Mai November, nur begann die kalte Zeit. Und beim alten Karel oben, das Gewehr schon stand bereit. Zog um einen Mantel und verließ das Haus um 8. Tat die ersten Spuren in den Schnee der letzten Nacht. Welches Abend gehör ich zurück? Bring das Nötigste zum Leben mit. Und erst das Alte für die Frauen ist und später für den Sohn. Für mich ein wenig Tabak und neue Munition. Ein alter kleiner Nörzel war auf dem Weg zum Boss. Erwischte ich um 10, ein wirklich guter Schuss. Dann so gut zur Alten, meine Baku rauf. Schoss ich aus dem Jaguar, einen Leopard im Rauch.